Wohin des Weges, Partner? Ich will gegen Glutko kämpfen. Kämpfe nicht gegen ihn, sondern füttere ihn. Du solltest ihm was Scharfes verabreichen, wenn du verstehst, was ich meine.